Eduard und Gisela Tscherner, Wien 23, Breitenfurter Straße 350, früher Wiener Straße 7, Tür 9. Wohnung, Geschäft der Familie Tscherner. Eduard Tscherner, Eltern Jakob und Rivke Tscherner, geboren am 22.03.1883 in Brody in Polen, war Hutmacher mit eigenem Geschäft. Gisela Tscherner, geborene Klein, geboren am 15.06.1885 in Kisilva in der Slowakei. Die Familie hat eine Tochter, Julie, die beste Freundin von Milse Machow. Ihr gelang die Flucht in die USA, wo sie heiratete und als Modistin tätig war. Über den Deportationsart der Familie Tscherner gibt es Unklarheiten. Einerseits wird für Gisela Tscherner Theresienstadt genannt, andererseits für Eduard Tscherner Kielce in Polen. Die näheren Umstände des Todes der Familie Tscherner sind nicht bekannt. Auszug aus den Memoiren von Dr. Alfred Wollner 1919 bis 2011. Im Oktober 1938 mussten die Familien des jüdischen Arztes Dr. Rosenbaum und des jüdischen Hutmachers Tscherner Ordination, Geschäft und Wohnungen räumen und wurden in der Leopoldstadt in einer Sammelwohnung auf engstem Raum zusammengepfercht. Der jüngere Sohn des Arztes, Rudi, hatte knapp vor der Matura das Gymnasium verlassen müssen, während der ältere Sohn Alfred seit einigen Jahren in den USA als Pathologe tätig war. Er erreichte die Einreisebewilligung für seine Eltern und den Bruder. Auch der Tochter des Hutmachers, Julie Tscherner, gelang über Hilfsorganisationen die Auswanderung nach den USA, wo sie zunächst als Modistin arbeitete und dann einen Arzt heiratete. Ihre Eltern wurden von den Nazis in das sogenannte Alpenghetto von Theresienstadt deportiert, wo sie an Unterernährung und den Folgen der hygienischen Missstände starben. In der Reichskristallnacht vom 9. zum 10. November 1938 wurde die Liesinger Synagoge, die sich einst in der Karlsgasse, heute Dirmiengasse, befand, angezündet und zerstört. Als ich die Flammen vom oberen Fenster unseres Stiegenhauses aus aufsteigen sah, bekam ich unheimliche Angst vor der Unberechenbarkeit der aufgehetzten Menschen. Im Radio hatte ich gehört, dass im ganzen Reich nicht nur Synagogen, sondern auch Geschäfte und Wohnungen von Juden geplündert, zerstört oder in Brand gesteckt worden waren. Am kommenden Vormittag räumten SA-Männer das gegenüberliegende Geschäft des Herrn Singer, heute Handyshop, aus und warfen Obst und andere Lebensmittel auf die Straße. Das Elektrogeschäft des Herrn Machow, heute Knife-Shop von Morakuti, und das Textilgeschäft des Herrn Frischwasser, heute Sonnenstudio, standen schon einige Zeit leer und die Wohnungen waren verlassen. Im November 1938 wurde vom Wohnungsamt in die Wohnung des Dr. Rosenbaum, der seinem Entern enthobene christlich-soziale Volksschuldirektor Wittheim, ein Freund von Dollfuss, eingewiesen. Er hatte seine Dienstwohnung in der Volksschule am Kirchenplatz räumen müssen. Das Hutmachergeschäft des Herrn Tscherner und die dazugehörige Wohnung Nummer 9 im zweiten Stock unseres Hauses übernahmen Herr und Frau Palitschek.